السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Verehrte Geschwister im Islam, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen im Islamischen Kulturzentrum Bremen. Was wir gestern begonnen hatten mit dem verehrten Sheikh Nail, mit dem Vortrag, werden wir heute inshallah weitermachen. Für diejenigen, die den Sheikh noch nicht kennen, möchte ich gerne auf seine Internetseite hinweisen, und zwar www.drus.de, und gleichzeitig auf seinen Verlag, wo vielleicht manche Geschwister viele Bücher, wertvolle Bücher, die er übersetzt hat, ins deutsche Sprache schon ihn kennen, vielleicht den Namen gelesen haben. Das ist Darul Kitab, und wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass der Sheikh heute bei uns ist und dass er mit uns geblieben ist und dass er uns von seinem wertvollen Wissen etwas weitergibt. Und das Thema, was wir gestern angefangen hatten, war das Fiqh Zawaj gewesen. Und wir werden natürlich heute inshallah bi'iznillah wieder eure Fragen beantworten, und auch die restlichen Fragen, was von gestern übrig geblieben ist, inshallah bi'iznillah, werden wir euch die Möglichkeit geben. Bevor ich an Sheikh weitergebe, wollte ich euch zu eigener Info nochmal weitergeben, dass wir im Islamischen Kulturzentrum samstags und sonntags jeweils 15 Uhr Unterricht für die Schwestern haben, Tajwid-Unterricht, und samstags um 17 Uhr für die Brüder Islamunterricht in deutscher Sprache. Und ab kommenden Sonntag, jetzt den 2. Oktober, werden wir immer 17 Uhr Islamunterricht für die Schwestern haben in deutscher Sprache, inshallah bi'iznillah. Darüber hinaus gibt es jeden Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr Kinderunterricht hier im Islamischen Kulturzentrum, sodass ihr von diesen Angeboten auch profitiert und nicht bei diesen einzelnen Vorträgen in der Woche oder am Wochenende bleibt. Und ich will euch nicht weiter aufhalten, und ich gebe an dem Sheikh Nail weiter. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi na'hmaduh, wa nasta'inu bihi, wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan عبد الله ورسوله وخليله وصلى الله على نبينا محمد. Alles wird von Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, kommen wir gleich zum eigentlichen Thema. Nachdem wir gestern gesprochen haben über den Teil vor der eigentlichen Heirat, vor dem eigentlichen Akt und Nikah, dem eigentlichen Ehevertrag, werden wir an diesem Punkt noch ein bisschen weiter anknüpfen. Und so habe ich mich entschieden, über ein weiteres Thema zu sprechen, das vor dem Ehevertrag chronologisch gesehen geklärt werden muss. Und dabei geht es um diejenigen Frauen, die man heiraten darf bzw. nicht heiraten darf. Und dieses Thema hat den wesentlichen Vorteil, denn daraus ergibt sich auch, für welche Frauen ein Mann Mahram ist und für welche Frauen ein Mann kein Mahram ist. Und dementsprechend nützt es auch für uns für die Hajj, wenn man eine Frau, wenn sie zur Hajj geht, braucht sie für diese Reise ebenfalls einen Mahram, und so weiß sie, welche Personen für sie da in Frage kommen. Insofern, liebe Geschwister, ist das das Thema, was uns heute inshallah beschäftigen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machen, sodass wir aus ihr hinausgehen mit mehr Wissen, als wir hineingekommen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Wissen, was er uns gegeben hat, segnen und es reinigen von allen Fehlern und uns die Kraft geben und den Erfolg verleihen, das, was wir gelernt haben, auf beste Art und Weise umzusetzen. Grundlage für dieses Thema heute sind ein paar Ayat aus Surat An-Nisa hauptsächlich. Insofern möchten wir uns erst einmal diese Ayat erst in deutscher Sprache uns ein bisschen genauer anschauen. Das sind die Ayat 22 bis 24 aus Surat An-Nisa, Surah Nummer 4. Im Arabischen beginnen sie mit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Achtens, die nach einem dreifachen Talaq. Neuntens, die Hurerei. Zehntens, Al-Mula'ana. Und elftens, wenn eine Frau bereits verheiratet ist. Ich wiederhole noch einmal die elf. Erstens, die Blutsverwandtschaft. Zweitens, wir werden natürlich über diese Themen einzeln dann zum größten Teil sprechen. Blutsverwandtschaft, Milchgeschwisterschaft, Verschwägerung, auf Arabisch Masahara. Viertens, Kufr. Fünftens, Sklaverei. Sechstens, die Anzahl. Siebtens, die Gleichzeitigkeit, weil es bestimmte Frauen also gibt, die man nicht gleichzeitig heiraten darf. Dann die, der dreifache Talaq ist ein Grund, dass man nicht heiraten, weiter, dass man heiraten darf. Eine bestimmte Person. Hurerei. Mula'ana. Das ist wörtlich übersetzt, bedeutet gegenseitiges Verfluchen. Und wenn eine Person schon verheiratet ist. Das sind elf verschiedene Gründe, warum die Ehe mit einer bestimmten Person verboten sein kann. Wenn wir ins Detail gehen, wollen wir jetzt diese ganzen verschiedenen Frauengruppen, Frauenarten in drei verschiedene Kategorien teilen. Die erste Kategorie sind diejenigen Frauen, die man aufgrund von Blutsverwandtschaft nicht heiraten darf. Die zweite Art von Frauen sind diejenigen, die man aufgrund von Verschwägerung nicht heiraten darf. Und die dritte Art von Frauen sind diejenigen, die man zeitweise nicht heiraten darf. Das heißt, solange ein bestimmter Grund gegeben ist, darf man sie nicht heiraten. Und wenn dieser Grund nicht mehr gegeben ist, dann darf man sie wieder heiraten. Insofern können wir sagen, es gibt Frauen, die man für immer und ewig nicht heiraten darf. Und es gibt Frauen, die man begrenzt, also zeitlich eingeschränkt nicht heiraten darf. Nicht automatisch, wenn eine Frau nicht zu heiraten ist, also nicht immer automatisch, bist du für jede Frau, die du nicht heiraten darfst, auch gleichzeitig Mahram. Okay? Es ist nicht so. Aber alle Frauen, für die man Mahram ist, die darf man auf Ewigkeit nicht heiraten. Okay? Also noch einmal, nicht für jede Frau bist du Mahram, die du niemals heiraten darfst. Es gibt also auch Frauensorten, die man niemals heiraten darf, aber man ist trotzdem nicht Mahram für sie. Aber umgekehrt, jede Frau, für die du Mahram bist, die darfst du auf ewig und immer nicht heiraten. Okay? Und welche Frauen das sind, da gehen wir jetzt inshallah ins Detail mehr rein. Erstens einmal, wir beginnen mit denjenigen Frauen, für die man aufgrund von Blutsverwandtschaft Nasab nicht heiraten darf. Und wir lesen uns dazu noch einmal die Ayah vor, denn Allah Azza wa Jal hat uns dies im Koran al-Karim mehr als deutlich gemacht. Er sagte, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ und so weiter und so fort. Er sagte subhanahu wa ta'ala, ich übersetze direkt auf Deutsch, und heiratet nicht Frauen, die, Entschuldigung, es geht um die 23. Ayah, Surat al-Nisa. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter. Wir haben sieben Stück. Okay? Wir haben sieben Personen, die aufgrund von Blutsverwandtschaft nicht erlaubt sind zu heiraten. Verboten zu heiraten sind euch eure Mütter, eure Töchter, eure Schwestern, eure Tanten väterlicherseits, eure Tanten mütterlicherseits. Wabanatul Ach, die Töchter des Bruders, Wabanatul Ucht, die Töchter der Schwester. Jetzt haben wir sieben, richtig? Ja. Und das sind die sieben, die Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim erwähnt hat. هذا سيأتي إن شاء الله عاقل في المقطع الثالث أو الثاني إن شاء الله. Also diese sieben, okay, sind die auf Blutsverwandtschaft. Und jetzt gucken wir uns diese nochmal im Detail genauer an. Allah Azza wa Jalla sagte, verboten zu heiraten sind euch eure Mütter. Warum steht der Plural Mütter da? Damit er nicht nur deine eigene Mutter beinhaltet, sondern auch die Mutter deiner Mutter und aufwärts und auch die Mutter deines Vaters und aufwärts. Und denn in manchen Stellen der Scharia wird unterschieden zwischen dem einen und dem anderen, aber hier in dieser Aya gibt es keinen Unterschied, ob zwischen dir und einer deiner Urmütter nur Frauen sind oder nur Männer sind oder es gemischt ist, Frauen und Männer sich befinden. Okay? In allen Fällen, alle deine Mütter, deine Mütter, das heißt, das beinhaltet auch die Großmutter und die Urgroßmutter, egal ob väterlicherseits oder ob mütterlicherseits. Die sind alle darin beinhaltet. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala, wa banatukum, das heißt die Töchter. Und auch hier bei den Töchtern geht es um die eigene Tochter, auch um die Tochter der Tochter und abwärts, und es geht auch um die Tochter des Sohnes und abwärts. Auch hier ist unerheblich, ob es sich nur um weibliche Nachkommenschaft handelt oder wenn zwischen dieser Tochter Enkel sind, ja? Also männliche Nachkommenschaft ist. Also zum Beispiel, die Tochter des Sohnes ebenfalls. Das sind alles Blutsverwandte, die für immer und ewig einem verboten sind zu heiraten. Und man ist auch für sie gleichzeitig Mahram. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala, wa akhawatukum. Das heißt eure Schwestern. Die Schwester, das ist natürlich logischerweise die, da gibt es drei Arten von Schwestern. Entweder die Vollschwester oder die Halbschwester. Das heißt, entweder ist sie die Tochter deiner beiden Eltern oder sie ist die Tochter deines Vaters nur oder sie ist die Tochter deiner Mutter nur. Und in allen Fällen bist du Mahram für diese Art von Frau. Das sind die Schwestern. Dann sagt er subhanahu wa ta'ala, wa akhawatukum wa ammatukum. Im Arabischen, das heißt eure Tanten väterlicherseits. Im Arabischen unterscheidet man zwischen der Schwester des Vaters und der Schwester der Mutter. Der eine, die Schwester des Vaters nennt man Amma und die Schwester der Mutter nennt man Khala. Und Allah Azza wa Jalla hat dieses aufgesplittet und deswegen haben wir gesagt 7 Stück, damit wir sagen, dass als Anstand gegenüber dem Koran al-Karim, Allah Azza wa Jalla hat es in 7 aufgeteilt, wozu teilen wir das ebenfalls in 7 verschiedene auf. 7, wie gesagt, dass die Tante ist die Schwester des Vaters und die Schwester der Mutter, die Khala. Und auch hier spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Vollschwester handelt oder um eine Halbschwester des Vaters oder der Mutter handelt. Also auch deine Tante, es kann sein, sie ist eine Halbschwester deines Vaters oder sie ist eine Halbschwester deiner Mutter. Auch hier spielt es keine Rolle. Du bist für sie Mahram und sie ist für dich für immer und ewig verboten zu heiraten. Weil Allah Azza wa Jalla gesagt hat, Hurrimat. Und das Wort Hurrimat weist darauf hin, dass es haram ist. Er sagte weiterhin, subhanahu wa ta'ala, wa banatul akh wa banatul ukht. Das heißt, die Töchter des Bruders und die Töchter der Schwester. Das ist das, was man im Deutschen als die Nichten bezeichnet. Und bei den Nichten gilt auch wieder das Gleiche, was wir gerade eben gesagt haben. Es ist unerheblich, ob dein Bruder ein Vollbruder war oder ein Halbbruder war oder ob deine Schwester ein Vollbruder war oder ein Halbbruder war. Das sind die 7 verschiedenen aufgrund der Blutsverwandtschaft. Diese 7 sind einfach nachzuvollziehen, ist auch alhamdulillah nichts Kompliziertes dabei. Jetzt gehen wir zur zweiten Kategorie von Frauen, die einem für immer und ewig verboten sind zu heiraten. Und Grundlage dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, in dem er gesagt hat, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Das heißt, genau das, was auch aufgrund von Blutsverwandtschaft verboten wird, wird auch aufgrund von Milchgeschwisterschaft verboten oder durch Milch verboten, durch Stillen verboten. Ja? Genau das, was auch durch Blutsverwandtschaft verboten ist, wird auch durch Stillen verboten. Insofern haben wir automatisch wieder 7 Kategorien, wieder 7 Frauenarten. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass genau diese 7 Blutsverwandtschaft verbunden sind, auch dann 7 Stück wieder bei der Milchverwandtschaft. Was bedeutet das im Einzelnen? Das bedeutet, wir haben gesagt, wir haben eine, die 7 waren die Mutter, ja, die Mutter, die Tochter, die Schwester, die Nichte, die andere Nichte, also die Nichte, Bruder und Schwester, der Tochter des Bruders, Tochter, Schwester, und dann haben wir noch 2 Tanten. Okay? Die Tante, also mit väterlicher Seite, Tante mit väterlicher Seite. Also gibt es auch wieder diese 7 als Milchverwandte. Fangen wir mit der ersten Person an. Deine Milchmutter. Milchmutter, inshallah, ist eindeutig, das ist diejenige Frau, die nicht deine Mutter ist, aber sie hat dich gestillt und deswegen gilt sie als deine Milchmutter. Und diese Milchmutter, für die bist du ebenfalls für immer und ewig Mahram und du darfst sie auch niemals heiraten. Das heißt, zwischen dir und dieser Frau ist diese Milchverwandtschaft hergestellt worden durch das Stillen. Das ist die Milchmutter. Dann die Milchtochter. Die Milchtochter ist diejenige Frau oder dasjenige Mädchen, das deine Ehefrau gestillt hat, während sie mit dir verwandt war, verheiratet war. Ja? Deswegen ist es ein Unterschied, ob deine Frau ein Kind gestillt hat, vorher oder nachher. Ja? Das heißt, während sie mit dir verheiratet ist, stillt sie ein Mädchen, dann ist dieses Mädchen deine Milchtochter. Und du darfst sie niemals heiraten und du bist für sie Mahram für immer und ewig. Dann gibt es die Milchschwester. Die Milchschwester ist diejenige, dasjenige Mädchen, das deine Mutter ebenfalls gestillt hat. Und deine Mutter ein Mädchen gestillt hat, dass sie nicht deine Schwester, deine Blutsschwester ist, dann ist sie dadurch deine Milchschwester geworden. Und dann gibt es die Milchnichte. Die Milchnichte ist zum Beispiel, wenn deine Schwester einen Jungen, ein Mädchen stillt. Ja, weil normalerweise die Tochter von deiner Schwester ist deine Nichte. Richtig? Die Tochter deiner Schwester ist deine Nichte. Wenn also deine Schwester ein Mädchen stillt, das nicht ihre eigene Tochter ist, dann ist es ihre Milchtochter. Und wenn das ihre Milchtochter ist, dann ist es deine Milchnichte. Richtig? Genau. Und das gilt dann auch, wenn, jetzt haben wir gerade gesprochen von wem? Von der Schwester. Deine Schwester, sie stillt jemanden, dann ist sie deine, ist dieses gestillte Mädchen, ist deine Milchnichte. Okay? Jetzt kann es aber auch sein, du hast einen Bruder. Und dein Bruder ist verheiratet. Und dieser verheiratete Bruder, also seine Ehefrau, sie stillt jemanden. Dann ist es ebenfalls deine Milchnichte. Okay? Insofern haben wir diese 1, 2, 3, 4, 5, 5 Milchverwandte haben wir jetzt abgedeckt. Es gibt noch 2, jetzt gibt es noch die Milchtante, richtig? Die Milchtante väterlicherseits oder die Milchtante mütterlicherseits. Wenn wir bei der Tante sind, dann müssen wir eine Stufe höher gehen. Das ist sozusagen die Großmutter. Wenn deine Großmutter jemanden gestillt hat, der ein Mädchen gestillt hat, das nicht ihre eigene Tochter war, wenn deine Großmutter ein Mädchen gestillt hat, das nicht ihre eigene Tochter gewesen ist, dann ist das deine Milchtante. Weil die Tochter deiner Großmutter, die ist ja deine Tante. Ja? Natürlich könnte auch deine Mutter sein, ja, aber bei der Mutter ist es ja klar, darüber reden wir nicht. Ja? Aber die Tochter deiner Großmutter ist deine Tante normalerweise. Und diese Tante, wenn sie nicht durch Blutsverwandtschaft ihre eigene Tochter ist, dann ist sie vielleicht durch Milchverwandtschaft ihre Tochter. Somit ist es deine Milchtante. Und das gilt natürlich, egal ob das jetzt die Großmutter väterlicherseits war, dann ist es eben deine Milchtante väterlicherseits, oder ob es die Großmutter mütterlicherseits war, dann ist es deine Milchtante mütterlicherseits. Und so haben wir alle sieben Personen abgedeckt. So haben wir alle sieben Personen abgedeckt. Jetzt gibt es noch, kommen wir noch einmal zurück auf den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Das heißt, genau das wird durch Milchgeschwisterschaft verboten, was auch durch Blutsverwandtschaft verboten ist. Oder durch Stillen wird auch das verboten, was auch durch Blutsverwandtschaft verboten ist. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Dieser Hadith ist allgemein, aber es gibt zu diesem Hadith ein paar Ausnahmen, nämlich genau zwei an der Zahl. Die eine Ausnahme ist die Mutter der Milchschwester. Die eine Ausnahme ist die Mutter der Milchschwester. Warum? Damit wir es ganz einfach machen, vergiss das Wort Milch, sagen wir nur die Mutter der Schwester. Wenn du eine Schwester hast, ist dann, wir können ein bisschen interaktiv machen, auch damit die Leute ein bisschen mitdenken, okay? Wenn du eine Schwester hast, blutsverwandte Schwester hast, bist du für die Mutter dieser Schwester automatisch Mahram, ja oder nein? Du sagst ja. Sagt jemand nein und hat eine gute Begründung? Ja, ist sie dann deine Schwester? Kommt drauf an, ne? Wenn sie die zusammenbekommen haben, ist sie deine Halbschwester. Hey, dann ist sie nicht deine Schwester. Deswegen passt es nicht. Okay? Also, das heißt also, wenn ich eine Schwester habe, dann ist sie entweder ihre Mutter entweder meine Mutter, oder ihre Mutter ist meine Stiefmutter. Gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Richtig? Sonst wäre sie nicht meine Schwester. Insofern, bei Blutsverwandtschaft, wenn du eine Schwester hast, dann ist ihre Mutter automatisch, bist du automatisch für die Mutter dieser Schwester Mahram. Automatisch. Aber bei der Milchgeschwisterschaft geht das nicht. Ja? Stell dir vor, du hast eine Milchschwester. Du hast eine Milchschwester. Was heißt Milchschwester? Das heißt, deine Mutter hat sie gestillt. Richtig? Und wenn deine Mutter sie gestillt hat, dann ist die Mutter dieser Milchschwester, hat mit dir nichts unbedingt was zu tun. Kann eine ganz andere fremde Frau sein. Okay? Und deswegen gilt diese Regel nicht. Das gilt nur, warum habe ich das erwähnt? Damit man nicht diese Regel automatisch nimmt für jeden einzelnen Fall, sondern das gilt für die allermeisten Fälle, bis auf zwei Fälle. Okay? Das ist der eine Fall. Also die Mutter der Milchschwester, sie ist nicht automatisch für dich verboten zu heiraten, sondern du darfst sie heiraten und dementsprechend bist du nicht für sie Mahram. Die zweite Ausnahme ist die Schwester des Milchsohnes. Die Schwester des Milchsohnes. Du hast einen Milchsohn. Was heißt, du hast einen Milchsohn? Auch hier, bevor wir diese Frage beantworten, vergleichen wir das noch einmal erstmal mit dem normalen Blutsverwandtschaft, weil es immer einfacher zu verstehen ist. Stell dir vor, du hast einen Sohn. Okay? Dieser Sohn, das ist dein eigener Sohn. Seine Schwester, was bist du für ihn, für sie? Entweder der Vater oder der Stiefvater. Richtig? Und deswegen ist man automatisch für sie, Entschuldigung, wir betrachten nämlich alles aus der Sicht des Mannes, Umgekehrt gilt das gleiche natürlich für die Frau, sie muss nur umdenken, einmal umdrehen. Okay? Das heißt, ich bin automatisch für die Schwester meines Sohnes, für die Schwester meines Sohnes bin ich automatisch Vater oder Stiefvater, eins von beiden, gibt keine dritte Möglichkeit. Und bei der Milchgeschwisterschaft muss es aber nicht sein. Warum? Weil mein Milchsohn, was ist mein Milchsohn? Das ist jemand, der von meiner Frau gestillt worden ist. Okay? Und wenn er, das kann ja irgendein wildfremder Junge sein, den meine Frau gestillt hat als Baby. Und seine Schwester ist mit mir deswegen noch nicht verwandt durch Milchgeschwisterschaft. Insofern dürfte ich diese Schwester meines Milchsohnes heiraten. Ja? Und ich bin auch nicht und ich bin auch kein Mahram für sie. Okay? Das sind die zwei Ausnahmen, damit man nicht den Hadith als absolute Regel nimmt. Das heißt insgesamt, wir haben 7 plus 7, wir haben 14 verschiedene Frauen jetzt kennengelernt, die man nicht heiraten darf, auf immer und ewig, und für die alle Mann Mahram ist. Jetzt kommen wir zur zweiten Kategorie. Wir haben gesagt 3. Einmal Blutsverwandtschaft. Da haben wir die Verschwägerung dazu gemacht. Ja. Durch Milchgeschwisterschaft dazu gemacht. Jetzt kommen wir zur Verschwägerung. Auf Arabisch Musahara. Das heißt, das sind diejenigen Frauenarten, die einem verboten werden zu heiraten, dadurch, dass eine Heirat stattgefunden hat. Du hast in eine Familie eingeheiratet oder jemand hat geheiratet und aufgrund dieser Heirat ist eine bestimmte Frau für dich verboten zu heiraten. Okay? Und die erste ist die Frau des Vaters. Allah Azza wa Jalla sagte im Koran Karim in der 22. Ayah: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Das heißt, und heiratet nicht, was eure Väter an Frauen geheiratet haben. Und heiratet nicht, was eure Väter an Frauen geheiratet haben. Und aus dieser Ayah ergibt sich automatisch, dass jede Frau, mit der dein Vater einen Ehevertrag eingegangen ist, für dich für immer und ewig verboten ist zu heiraten. Für immer und ewig verboten ist zu heiraten. Das heißt, wenn dein Vater nicht nur deine Mutter geheiratet hat im Laufe seines Lebens, sondern auch andere Frauen geheiratet hat, egal wie viele, dann sind diese Frauen alle für dich für immer und ewig verboten zu heiraten. Und du bist auch für sie Mahram. Und das gilt auch nach der Scheidung. Und es ist auch diese Verwandtschaftsbeziehung, die durch die Heirat hergestellt worden ist, gilt auch nachdem dein Vater diese Frau hat sich von ihr scheiden lassen. Ebenfalls ergibt sich aus der Ayah, die edle Ayah, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, dass es keinen Unterschied gibt, ob dein Vater zu dieser Frau eingegangen ist oder nicht zu ihr eingegangen ist, was man auf Arabisch als Dukhul bezeichnet. Denn bei manchen Frauenarten reicht es nicht aus, nur einen Ehevertrag abzuschließen, sodass diese Verwandtschaftsbeziehung hergestellt ist, sondern es muss das Eingehen stattgefunden haben. Oder man sagt auch, die Ehe muss vollzogen worden sein. Und in diesem Fall spielt es keine Rolle, weil bei anderen Fällen wird es eine Rolle spielen. Es spielt auch keine Rolle, ob es dein Vater war oder dein Großvater war oder dein Urgroßvater war oder dein Urgroßvater war und so weiter und so fort. Jede Frau, mit der einer deiner Vorväter oder dein Vater einen Ehevertrag eingegangen ist, der ist für dich, diese ist für dich für immer und ewig verboten zu heiraten. Das ist die erste. Der zweite, wir haben 4 Kategorien, 4 Frauenarten. Ja? Also die ersten waren 7, jetzt haben wir 4 durch Verschwägerung. Die zweite Art ist die Frau des Sohnes. Die Frau des Sohnes, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وحلائل أبنائكم. Das heißt, sinngemäß übersetzt, die Ehefrauen eurer Söhne. Das heißt, jeder deiner Kinder oder Kindeskinder, also Enkel und abwärts, der einen Ehevertrag eingegangen ist, für den es sofort, für dich ist dann sofort seine Ehefrau für immer und ewig verboten zu heiraten. Also stell dir vor, du heiratest eine Frau und nach dieser Heirat irgendwann einmal, das kann auch gleich nach Abschluss des Ehevertrages sein, scheidest du dich von ihr, trennst du dich wieder von ihr. Die Mahram-Beziehung zwischen deinem Vater und deiner Ex-Frau, deiner geschiedenen Frau, bleibt immer noch bestehen, für immer und ewig. Und Gott sei Dank, denn stell dir vor, du hast mit dieser Frau Kinder und dann wäre es ein Problem, schwierig wäre es, wenn deine geschiedene Frau mit ihren Kindern nicht mehr zu ihrem Großvater so einfach gehen kann. Ja? Insofern, Alhamdulillah, dass Allah Azza wa Jal diese Sache für die Menschen einfach gemacht hat. Auch hier gilt ab dem Ehevertrag, wie gesagt, und nicht erst nach dem Eingehen. Drittens, die Stieftochter. Die Stieftochter aber erst nach dem Eingehen. Es gibt eine Ayah, lesen wir die Ayah vor, das ist die 23. Ayah in Surat al-Nisa. Allah Azza wa Jalla sagte, den Beweis haben wir gerade gesagt für die einen. Jetzt kommen wir zu der Stieftochter. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Auf Deutsch übersetzt, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Eure Stieftöchter, die sich im Schoß eurer Familie befinden, von euren Frauen, zu denen ihr eingegangen seid. Wenn ihr jedoch nicht zu ihnen eingegangen seid, so ist es keine Sünde für euch, deren Töchter zu heiraten. Die offensichtliche Bedeutung dieser Aya ist, dass es zwei Bedingungen gibt dafür, dass diese Frau für dich verboten wird. Wir reden von welcher Art von Frau? Stieftochter haben wir gesagt. Ja? Stieftochter ist was? Das heißt, du heiratest eine Frau und sie bringt eine Tochter aus ihrer ersten Ehe mit. Das ist deine Stieftochter. Aber ist diese Tochter sofort verboten für dich zu heiraten, sobald der Ehevertrag gemacht worden ist, sobald der Ehevertrag gültig ist? Die Antwort lautet nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, erst wenn man zu ihr eingegangen ist, zu der Mutter, also zu deiner Ehefrau. Das heißt, der bloße Vertrag an sich macht diese Tochter noch nicht verboten. Was heißt das auf Deutsch? Das bedeutet ganz einfach, stell dir vor, du heiratest eine Frau und die hat eine Tochter schon vorher. Und nachdem du den Ehevertrag aufgesetzt hast und du giltst jetzt als rechtmäßige Frau, siehst du ihre Tochter. Und ihre Tochter gefällt dir viel mehr als ihre eigene Mutter. Dann dürftest du dich trennen von ihrer Mutter, die ja deine Ehefrau ist, und du dürftest diese Tochter heiraten. Weil das Verbot, diese Tochter zu heiraten, erst gilt, sobald du zu dieser Mutter von dieser Tochter eingegangen bist. Okay? Und dann gilt das Verbot aber für immer und ewig. Also, jeder Mann, der zu seiner Ehefrau eingegangen ist, für den ist jede Tochter seiner Ehefrau für immer und ewig verboten und man ist Mahram für sie. Das ist ein Teil der Ayah. Es gibt aber einen zweiten Teil in dieser Ayah. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, allati fi hujurikum. Das heißt, diejenigen, die sich im Schoß eurer Familie befinden. Das heißt, Allah hat diese Frau, diese Stieftochter, diese Tochter von deiner Frau, mit zwei Sachen beschrieben. Einmal, dass du zu ihrer Mutter schon eingegangen bist. Und zweitens, dass sie bei dir aufgezogen worden ist. Dass sie bei dir aufgezogen worden ist. Aber diese zweite Bedingung ist keine Bedingung. Die allermeisten Gelehrten sehen, dass diese zweite Bedingung, die in der Ayah erwähnt wird, sagen, das ist keine ausnehmende Bedingung. Das heißt, das ist eine beschreibende Bedingung. Und es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz im Fiqh, der heißt, إذا auf Arabisch erstmal, إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. Das heißt, sinngemäß auf Deutsch übersetzt, wenn wir ich übertrage das direkt auf das Beispiel, wenn es so kompliziert wird, wenn wir eine Eigenschaft haben, beschrieben bekommen haben, wie diese Ayat, diese Eigenschaft, dass sie bei dir aufgezogen sein muss, wenn wir eine Aussage haben, die Realität einfach nur widerspiegelt, wie es normalerweise der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Wenn wir eine Aussage haben, die lediglich das beschreibt, was normalerweise sowieso der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Mit anderen Worten, sie gilt nicht als Bedingung. Das heißt, in diesem Fall angewandt, es ist vollkommen egal, ob du diese Frau bei dir hast aufgezogen oder ob sie diese Frau mitbringt und sie ist schon 20 Jahre alt. In beiden Fällen, sie ist deine Stieftochter und sobald du zu ihrer Mutter eingegangen bist, ist sie für dich verboten zu heiraten und du bist für sie Mahram auf immer und ewig. Damit wir auch verstehen, diese Regel, noch einmal angewandt auf ein anderes Beispiel. Ihr kennt, es gibt die kontroverse Angelegenheit unter den Fuqaha. Ihr kennt den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer im Ramadan gefastet hat und danach 6 Tage von Shawwal hinzufügt, oder anders übersetzt, dem Ramadan dann 6 Tage folgen lässt, für den ist es so, als hätte er das ganze Jahr lang gefastet. Okay? Und da gibt es dann die Ikhtilaf unter den Fuqaha. Ist diese 6 Tage Fasten von Shawwal, ist das eine Bedingung, Entschuldigung, ist Bedingung dafür, dass man Ramadan komplett schon gefastet hat oder nicht? Also stellt euch vor, eine Frau, die in der Regel einmal im Monat ihre Menstruation bekommt und diese Menstruation ist zum Beispiel 6 Tage lang, dann hat sie am Ende vom Ramadan ca. 24 Tage lang gefastet. Und es fehlen ihr noch 6 Tage vom Ramadan. Frage ist jetzt, ist sie berechtigt, diese 6 Tage von Shawwal vorzuziehen und danach die 6 Tage von Ramadan zu fasten? Oder muss sie erst einmal die 6 Tage vom Ramadan nachholen und danach darf sie erst die 6 Tage vom Shawwal fasten? Okay? Das ist wie gesagt eine Ansicht, ja. Und wenn, um diese Regel, die wir gerade gelernt haben, noch einmal, إِذَا خَرَجَ النَّصُّ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لَمْ يُعْتَبَرْ مَفْهُومُهُ, um sie anzuwenden, unabhängig davon jetzt, was die richtige Ansicht ist, das ist nicht unser Thema. Uns geht es nur darum, um diese Sache zu verstehen. Ja? Diejenigen Ulama, die das erlaubt haben, das heißt diejenigen Ulama, die erlaubt haben, dass man zuerst Shawwal fastet und danach Ramadan nachholt, sie haben das unter anderem begründet mit diesem Grundsatz. Sie haben gesagt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam mit den Menschen spricht, was ist denn normalerweise der Fall? Ist es normal, dass die Leute im Ramadan, gerade er spricht in erster Linie die Männer an meistens, weil die sind die ersten Angesprochenen, denen er spricht, redet er meistens, oder die meisten Leute, die er anspricht, sind das Leute, die Ramadan komplett fasten, oder sind die meisten Leute, die krank geworden sind, verreist sind und so weiter und so fort? Zweifellos ist das Erste. Ja, die meisten Leute fasten Ramadan und haben nichts nachzuholen nach dem Monat Ramadan. Das kannst du mir eine Umfrage machen und dann wirst du sehen, dass das der Fall ist. Okay? oder die Tests zu machen, damit ich nicht, dass er dann schlecht ausfällt. Dann stimmt das nicht mehr. Naja, aber inshallah. Wie gesagt, das, und deswegen haben die Fuqaha, die das erlaubt haben, sie haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zwar gesagt, dass man Ramadan fastet und ihm dann 6 Tage folgen lässt, aber das ist sowieso meistens der Fall. Und deswegen hat diese Reihenfolge, die er erwähnt hat, keine Bedeutung. Und deswegen, wenn man das umdreht, sagen diese Gelehrten, die es mit diesem Grundsatz begründen, sie sagen, es ist dann kein Problem. Und das gilt aber auch hier bei den allermeisten Gelehrten. Auch hier, und das ist auch die richtige Ansicht, inshallah, dass es vollkommen egal ist, ob die Frau bei einem aufgezogen worden ist oder nicht. Die vierte Art von Frau ist die Schwiegermutter. Das heißt, die Mutter deiner Frau. Die Mutter deiner Frau ist verboten für dich zu heiraten, sobald der Ehevertrag aufgesetzt worden ist. Sobald der Wali zu dir sagt, Zawajtuka binti, ich gebe dir meine Tochter zur Frau, und du sagst, qabilt, ich nehme das an, ja, und der Ehevertrag, also alle Rahmenbedingungen erfüllt, dann ab diesem Zeitpunkt gilt die Mutter deiner Frau als deine Schwiegermutter, und sie ist für immer und ewig für dich verboten zu heiraten, und du bist Mahram für sie, und du darfst auch mit ihr alleine sein, du darfst ihr auch ihr die Hand geben und so weiter und so fort. Habt ihr den Unterschied gemerkt zwischen der Mutter der Frau und der Tochter der Frau? Tochter der Frau, da haben wir gerade eben lang gesprochen darüber, weil das ist deine Stieftochter. Da gibt es diese eine Bedingung, die erfüllt sein muss, das eingegangen zu sein. Aber die Mutter der Frau, da ist diese Bedingung nicht. Sobald der Ehevertrag aufgesetzt worden ist, gilt diese Mutter der Frau als deine Schwiegermutter, und die Regeln, die wir erwähnt haben, gelten. Und die Weisheit, wie gesagt, ist unter anderem deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die Mutter der eigenen Frau begehrt, nachdem man die eigene Mutter der Tochter geheiratet hat, ist unrealistisch. Eher die Tochter der Frau als die Mutter der Frau. Dann gibt es aber jetzt in diesem Zusammenhang mehr oder weniger 1-2 Ausnahmen, die wir nicht missachten dürfen. Und zwar geht es um die Stieftochter des Vaters. Stell dir vor, zwei heiraten zusammen. Und diese beiden, ein Mann und eine Frau, heiraten zusammen, und jeder von ihnen bringt Kinder in die Ehe mit. Das heißt, der Vater bringt einen Sohn zum Beispiel, und die Mutter bringt zum Beispiel eine Tochter. Was haben wir gesagt? Wenn sie beiden zueinander eingegangen sind, dann ist sowohl für den Vater die Tochter seiner Ehefrau verboten, als auch der Sohn des Mannes ist verboten für die Frau, die der Mann geheiratet hat. Aber was gilt für die beiden Kinder untereinander? Für diese beiden Kinder, das heißt sozusagen die Stiefkinder, wenn man das so sagen kann. Die Kinder des Vaters und die Kinder der Mutter, die jeweils beide in die Ehe eingebracht worden sind. Darüber sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, nachdem er die ganzen Frauenarten aufgelistet hat, sagt er in der 24. Ayah, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Und in einer Lesart, وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. Das heißt, er sagt, subhanahu wa ta'ala, erlaubt ist euch, was darüber hinausgeht. Oder anders, in anderen Qira'a, er hat euch erlaubt, was darüber hinausgeht. Insofern fällt diese Beziehung fällt unter diese Kategorie. Insofern dürfen die Stiefkinder untereinander heiraten. Also untereinander meine ich damit, wie ich gerade eben erklärt habe, der Sohn des Vaters mit der Tochter der Mutter. Weil unter ihnen, das gilt unter Übereinkunft der Ulma, unter Ijma, ja, gibt es keine Meinungsverschiedenheit darüber, weil das nicht verboten worden ist, und grundsätzlich gilt alles, jede Frau als erlaubt zu heiraten, es sei denn, es gibt einen klaren Beweis dafür, dass es verboten ist. Dann gibt es noch die Schwiegermutter und der eigene Vater. Das heißt auch, wenn du eine Frau heiratest, dann dein Vater darf die Mutter deiner Frau heiraten. Weil zwischen deinem Vater und der Mutter deiner Frau gibt es keine verwandtschaftliche Beziehung und auch gilt da keine Verschwägerung und kein gar nichts. Okay? Deswegen, dass da unter den beiden, die gelten als Verbot. Ja. Natürlich noch ein kleiner Hinweis, dass das bedeutet auch, wenn man zum Beispiel vorher mit den Stiefkindern, wenn du zum Beispiel eine Frau heiratest und diese Frau hat eine Tochter und du hast einen Sohn und ihr bringt diese beiden in die Ehe, dann müsste man aufpassen natürlich, weil diese, wenn sie aufwachsen, irgendwann mal, die werden islamisch reif, islamisch erwachsen und dann gelten sie als Fremde. Gelten sie als Fremde untereinander. Das so viel zu den Verschwägerungen. Und jetzt würden wir übergehen, wenn das noch geht, geistlich und zeitlich, zu den 10 Minuten bis Adhan. Dann werden wir das inshallah schaffen, bi'idhnillahi ta'ala. Jetzt haben wir alle Verwandtschaftsbeziehungen aufgezählt, die für immer und ewig verboten sind zu heiraten. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, war für immer und ewig. Das wollte ich damit sagen. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, sowohl Blutsverwandtschaft als auch Milchgeschwisterschaft, als auch die Verschwägerung, sind Beziehungen, die für immer verboten gewesen sind, diese Beziehungen, die wir erwähnt haben. Jetzt kommen wir zu den Beispielen, die auf Zeit verboten sind. Und da haben wir 11 Beispiele. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der 23. Ayah, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. Das heißt, und verboten ist euch auch, dass ihr zwei Schwestern gleichzeitig heiratet. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, dass man eine bestimmte Frau nicht heiraten darf, und trotzdem ist man für sie nicht Mahram. Ist auch nur logisch nachzuvollziehen, weil wir gesagt haben, das ist zeitlich eingeschränkt. Du hast eine Frau geheiratet, sie hat eine Schwester. Solange du mit dieser Frau verheiratet bist, darfst du ihre Schwester nicht heiraten. Aber wenn du dich von deiner Frau geschieden hast und gemäß der richtigeren Ansicht auch die Idda, die Wartezeit abgelaufen ist, dann darfst du diese Schwester heiraten. Wenn deine Frau gestorben ist, darfst du ihre Schwester heiraten. Spricht nichts mehr dagegen, weil das Verbot gilt, dass man sie nicht beide gleichzeitig heiratet. Hier auch der Hinweis, noch einmal, man ist für seine Schwägerin, das ist die Frau von deiner Schwester oder die Frau von deinem Bruder. Entschuldigung. Die Frau von deiner Frau, die Schwester von deiner Frau, die Schwester von deiner Frau oder die Frau von deinem Bruder. Man ist für sie kein Mahram, deswegen darf man mit ihr auch nicht alleine sein und auch mit ihr nicht alleine verreisen. Man ist nicht mit ihr, man darf sie auch nicht also ohne Hijab sehen. Die zweite von diesen 11 Kategorien ist die Tante und die Nichte. Die Tante und die Nichte. Das heißt, gemeint ist hiermit die Tante der Ehefrau. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat verboten, dass man gleichzeitig verheiratet ist mit einer Frau und ihrer Tante. Und dann ist es gleichgültig, ob es die Amma ist oder die Khala, ob es die Tante mütterlicherseits oder die Tante väterlicherseits ist. Spielt keine Rolle. Und umgekehrt, logischerweise spiegelverkehrt, gilt das auch für die Nichte. Ja? Weil wenn du die Nichte deiner Frau heiratest, dann hast du auch wieder eine Frau geheiratet mit ihrer Tante, oder? Ja? Deswegen also darfst du weder verheiratet sein mit einer Frau und ihrer Tante, noch mit einer Frau und ihrer Nichte, obwohl das das Gleiche ist. Und es spielt, wie gesagt, keine Rolle, ob väterlicherseits oder mütterlicherseits. Drittens, ganz einfach, jede einzelne Frau, die sich in einer Idda befindet. Idda ist diejenige Wartezeit, die Allah subhanahu wa ta'ala festgelegt hat für jede Frau, die sich von ihrem Mann getrennt hat. Egal wie sie sich getrennt haben, ob das durch Talaq war oder durch Khul' war oder durch Versterben war, ja, durch Verwitwung war oder andersrum. Jede Frau, wenn sie sich getrennt hat von ihrem Ehemann, hat eine bestimmte Wartezeit, eine Idda, und in dieser Zeit darf die Frau nicht heiraten. Gestern haben wir über diese Sache lang gesprochen. Da haben wir aber gesprochen, welchen Frauen darf man einen eindeutigen oder einen mehrdeutigen Ehevertrag machen. Das war ein anderes Thema. Aber wenn du jetzt den eindeutigen oder mehrdeutigen Antrag gemacht hast, und bei Frauen, die sich in der Idda befinden, haben wir gesagt, es gibt keinen eindeutigen Antrag, dann ist die Frage, darf man die auch dann heiraten? Nein. Solange die Wartezeit muss erstmal abgelaufen, deswegen heißt es ja Wartezeit, deswegen ist es die Idda. Das heißt, jede Frau, die sich in einer Idda befindet, man darf sie nicht heiraten. Viertens, jede verheiratete Frau. Es ist nicht das Gleiche, weil es gibt eine Überschneidung zwischen einer Frau, die sich in der Idda befindet, und einer verheirateten Frau. Wer kennt diesen Fall? Nenn mir eine Frau, die verheiratet ist und sich in einer Idda befindet. Nicht du, lass nicht. Wenn der Ehemann sie das erste Mal hat scheiden lassen. Also wenn es eine Tabqa Raj'iyya ist, wenn es eine widerrufliche Scheidung ist, da haben wir gesagt, gemäß der richtigeren Ansicht ist die Frau, gilt sie als rechtmäßige Ehefrau noch von ihrem Mann, und deswegen befindet sie sich in einer Idda, aber niemand darf mit ihr also eine Nikah machen, niemand außer wem? Außer dem Ehemann, wenn das überhaupt als Nikah gilt. Dann die fünfte Kategorie ist die Mustabri'a. Es gibt bestimmte Fälle, in denen eine Frau, bevor man zu ihr eingehen darf, muss man eine bestimmte Wartezeit abwarten. Und das nennt man Istibra, diese Wartezeit, wie zum Beispiel nach einem ungültigen Ehevertrag. Also stellt euch vor, ein Mann, eine Frau, sie heiraten und sie dachten, der Vertrag wäre gültig, nachher stellt sich heraus, der war ungültig, und sie möchte jetzt jemand anderes heiraten, dann sagen wir ihr auch, du musst eine gewisse Zeit abwarten, bevor du einen anderen Mann heiraten darfst. Das ist die fünfte Kategorie. Da kann mehrere Arten, das ist ein Beispiel, da können auch andere Beispiele darunter fallen. Die sechste ist die Zaniyah, das ist die Frau, die Hurerei betreibt. Eine Frau, die Zina begeht, sie darf erst heiraten, wieder, wenn sie die Bedingung dafür erfüllt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat als Bedingung gestellt, dass sie Tauba gemacht haben muss. Und auch gibt es da auch wieder diese Istibra-Zeit, diese Wartezeit, die sie einhalten muss. Siebtens, eine dreifach geschiedene Frau. Die dreifach geschiedene Frau oder diese dreifach eine Scheidung, die zum dritten Mal auftaucht, die haben wir letztes Mal genannt als Bainuna Kubra. Und da haben wir gesagt, man darf zwar zu der Frau nie wieder zurückkehren, es sei denn in einem bestimmten Fall, haben wir gesagt, wenn diese Frau ordnungsgemäß geheiratet hat. Das heißt, sie hat ganz normal geheiratet, nicht mit der Absicht, wieder zum ersten Ehemann zurückzukehren. Sondern sie hat geheiratet, wollte sich ein neues Leben aufbauen, und sie hat gemerkt, es funktioniert in dieser Ehe nicht. Sie trennt sich und dann sagt sie sich, ehrlich gesagt, will ich gerne wieder zurück zu meinem ersten Ehemann. Ja? Das darf sie unter zwei Bedingungen. Erstens, keiner darf das gemacht haben, um sich wieder scheiden zu lassen, damit die Frau wieder zum ersten Mann zurückgehen kann. Und zweitens muss dieser neue Ehemann zu ihr bereits eingegangen sein, worauf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinweist. Und das ist deswegen zeitweise, weil es trotzdem sein kann, dass man noch einmal zurückkehrt. Dann machen wir Adan schon noch und dann machen wir nach dem Adan weiter. Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala khayri khalqillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wir haben noch vier verschiedene Frauenarten, dann seid ihr inshallah befreit. Die achte Frau ist die Muhrima. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat verboten, dass man, während man sich im Ihram-Zustand befindet, eine Frau heiratet oder um ihre Hand anhält. Eine Muhrima ist diejenige Frau, die sich im Weihzustand einer Hajj oder Umrah befindet. Und erst wenn sie komplett aus dem Ihram ausgetreten sind, also nach dem großen Tahallul, erst danach darf man wieder eine Frau, die im Ihram gewesen ist, heiraten. Das Wort Ihram kommt übrigens vom Wort Haruma, verbieten oder verboten sein. Und da heißt deswegen Ihram, weil man in diesem Zustand bestimmte Dinge, ziemlich gar neun an der Sache, die Mahdhurat al-Ihram, nicht tun darf, obwohl man sie eigentlich normalerweise tun dürfte. Ja? Und deswegen heißt es auch Takbiratul Ihram im Salat, Takbiratul Ihram, weil man durch dieses Allahu Akbar, das erste, einem Dinge verboten werden, die einem normalerweise verboten sind. Und erst, wenn man den Salam sagt, ist es einem wieder erlaubt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ. Das heißt, man wird wieder halal, dadurch, dass man den Salam gesprochen hat. Und diese Muhrima, wer das macht in diesem Zustand, einen Ehevertrag eingeht, ist gemäß der richtigeren Ansicht der Ehevertrag ungültig. Dann gibt es die neunte Art von Frauen. Ist eine Kombination von zwei Leuten, die niemals miteinander heiraten dürfen. Das ist ein Kafir mit einer Muslima. Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass eine muslimische Frau einen nicht-muslimischen Mann heiratet. Und diese Sache ist auch zeitlich begrenzt. Sobald der Mann den Islam annimmt, darf er diese muslimische Frau heiraten. Zehntens, die Mushrika, das heißt die polytheistische Frau. Oder gemeint ist jede Frau, die weder muslimisch, jüdisch oder christlich ist, ist für einen Mann, für einen muslimischen Mann haram zu heiraten. Und der Ehevertrag wäre einfach ungültig. Und hier haben wir extra drei Frauen genannt, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim die Frauen des Volkes der Schrift einem erlaubt hat zu heiraten, wobei es in manchen Details Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber hier sei eine Anmerkung gemacht, auch wenn sie sicherlich für manche Geschwister vielleicht unangenehm ist. Allah Azza wa Jal erlaubt und verbietet, was er will. Und kein Mensch hat das Recht, etwas zu verbieten, wenn Allah es erlaubt hat, oder umgekehrt. Aber, liebe Geschwister, wenn eine Sache erlaubt ist, dann bedeutet es nicht, dass es für dich in jedem Zustand und in jedem Umstand erlaubt ist. Denn die Realität hat gezeigt, dass es sehr viel Schaden gibt, wenn ein Muslim gerade in Ländern, wie in denen wir uns hier befinden, eine nicht-muslimische Frau heiratet. Die Erfahrung hat es gezeigt. Deswegen kann man den Leuten nur Ratschläge geben und ihnen sagen, sei vorsichtig, mach nicht einen Fehler, den andere schon begangen haben, wenn du ihn vermeiden kannst. Und der Nachteil, der sich daraus ergibt, ist sehr groß und kein Mensch kann kommen und sagen, Achi, Allah hat das erlaubt und fertig. Vorsichtig, lieber Bruder, Allah hat auch erlaubt, dass man eine muslimische Frau heiratet, aber auch nicht bedingungslos. Wenn ich, stell dir mal vor, du willst eine Frau heiraten, die Riba macht und Namima macht und die deiner Familie schadet. Darfst du dann auch sagen, dass eine muslimische Frau, und ich darf sie heiraten, egal was passiert? Nein. Du musst dir die folgenden Fragen beantworten, dir selbst. Erstens, kannst du die Verantwortung vor Allah subhanahu wa ta'ala tragen? Und zweitens, kannst du auch die Konsequenzen tragen, die du deiner eigenen Umma antust? Und diese Frage musst du dir beantworten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wird dich fragen nach deiner Frau. Und Allah wird dich fragen nach deinen Kindern. ob du das richtig gemacht hast oder nicht richtig. Wie wir alle kennen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati. Jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Verantwortlich heißt, auf Deutsch gesagt, yawm al-qiyamah, wenn du durch bist, das heißt, du hast deine Gebete verrichtet, du hast deine Pflichten erledigt, du hast niemandem ein Recht weggenommen und du hast eine weiße Weste, wie man sagt. Und du denkst, die Sache ist vorbei. Die Sache ist noch nicht vorbei. Jetzt wirst du erst einmal gefragt werden nach deiner Ehefrau. Und du wirst gefragt werden nach deinen Kindern. Und dieses anvertraute Gut, was du umgesetzt hast. Und das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass wenn jemand stirbt, während er seine Nachkommenschaft betrügt, dem ist das Paradies verboten. Wenn jemand stirbt, während er seine Nachkommenschaft betrügt, dem ist das Paradies verboten. Und diese Sache, dieser Hadith ist ein sehr gefährlicher Hadith. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen dabei, dass wir nicht unter diesem Verbot fallen. Aber wie gesagt, man kann nicht sagen einfach, die Sache ist erlaubt, koste es, was es wolle. Nein, es kann sein, genauso wie zum Beispiel, wenn ich frage dich jetzt ganz schnell, okay, du gibst eine ganz schnelle Antwort. Darf ein Mann im Islam mehr als eine Frau heiraten, ja oder nein? Wunderbar. Gibt es Bedingungen dafür oder nicht? Ja. Gibt es. Kannst du nicht sagen, mir ist egal, Allah hat mir erlaubt, 4 Frauen und egal, unter welchem. Nein, es gibt Bedingungen dafür. Ja? Und deswegen auch bei solchen Angelegenheiten muss man sehr aufpassen. Denn es kann sein, dass eine Sache an sich erlaubt ist. Aber wenn du die Konsequenzen davon gar nicht tragen kannst, dann machst du dich selbst verantwortlich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und die letzte, liebe Geschwister, Art von Frau, die wir heute erwähnen, und dann sind wir fertig, bi'idhnillahi ta'ala, ist jede Ehefrau, wenn welche Sache begeben ist, mal sehen, inshallah, vielleicht kann das jemand mir helfen zu beantworten. In welchem Fall ist dir jede einzelne Frau auf der Welt verboten zu heiraten? Afwa? Ana qasad mata tahram alayk kullu nisa. ليس هذا الصنف فقط كل النساء تزوج الله يبارك فيك إذا كنت richtig. Also wenn man schon mit 4 Frauen verheiratet ist, ja, dann sind einem alle anderen Frauen der Welt verboten zu heiraten, ausnahmslos. Das ist, liebe Geschwister, was ich euch. Die 5. ist auch erlaubt, für diese 4 Frauen zu dienen. Und der Mann auch. Aber wir reden über heiraten. Ja, die 5. ist erlaubt, rechtzeitig mit geregelt zu heiraten. Sie soll dienen, die 4 Frauen und der Herr auch. So haben wir in Berlin gelernt, von 7 Jahren alt bis heute zu fahren. Das ist aber ein anderes Verhältnis. نحن نتكلم عن عقد النكاح. فلا استطيع ان اعقد عقد نكاح على امراه خامسه لا استطيع. بس هذا الذي تفضلت به صحيح لكن في اعتبار اخر. او يقول وما ملكت ايمانك. صحيح. بس ليس عقد زواج. ليس عقد الزواج. نعم. هذا الله يبارك فيكم. احسن الله اليكم. Möge الله سبحانه وتعالى euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch Segen für euer Dasein und euch uns allen unsere Sünden vergeben, unsere Herzen vereinen. Denn inshallah, liebe Geschwister, kann ich mich und euch nur ermuntern und mich anschließen an die Worte meines Bruders, dass ein Muslim versuchen soll, regelmäßig die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala zu besuchen und nicht nur kommen zu Begebenheiten. Denn solche Sachen, liebe Geschwister, man lernt was dabei. Alhamdulillah, ist schön und gut. Aber stellt euch mal vor, ihr kommt regelmäßig in die Moschee, wo jemand euch Al-Fiqh beibringt, von Anfang bis zum Ende. Dann hast du viel mehr davon. Und das funktioniert nur, wenn du regelmäßig kommst, ob du Lust hast oder keine Lust hast. Und du gibst dir Mühe, du bekämpfst deinen inneren Punkt, Punkt, sagt man auf Deutsch, du bekämpfst dich in deine Langeweile und was du empfindest, dein Abneigen, das musst du bekämpfen. Du musst einfach dich überwinden und regelmäßig versuchen zu kommen, wenn diese Möglichkeiten schon angeboten werden, kostenlos für dich, dass du nur kommst und man freut sich, dich zu sehen. Möge Allah SWT euch belohnen und euch segnen und uns allen unsere Sünden vergeben. Ahsan Allah ilaik. Inshallah, bezna nach dem Gebet.